الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, darauf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, da die meisten Menschen sich von diesem Diesseits ablenken lassen, von ihrem Jenseits, sich ablenken lassen davon, Geld anzusammeln, im Gegensatz dazu, dieses Geld für Allah azza wa jal auszugeben, sich ablenken lassen, indem sie sich unterhalten und schlecht reden über andere Menschen oder ihre Zeit verschwenden, anstatt sie die Zeit zu bewahren und auf sie zu achten, möchten wir die heutige Sitzung schmücken und füllen mit einigen Worten Allah subhanahu wa ta'ala und einigen Worten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn du wirst nichts Besseres finden und keinen besseren Gefährten in diesem Leben finden, als jemanden, der dich an Allah und den Propheten alaihi salatu wassalam erinnert. Meine lieben Geschwister, Thauban radiallahu ta'ala anhu, diese Überlieferung befindet sich in Sahih Muslim, aber der Wortlaut ist von Abu Dawud. Thauban, der Maula des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wahrlich, Allah hat mir die Erde so zusammengerückt, dass ich sowohl ihren Osten als auch ihren Westen sehen konnte. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten alayhi salatu wassalam die Zukunft auf dieser Welt gezeigt, noch zu seinen Lebzeiten. Er hat ihm vor seinen Augen die Erde dargestellt, vom Osten bis zum Westen, und alles, was die Umma des Propheten sallallahu alayhi wasallam irgendwann einmal im Laufe der Zeit einnehmen wird. Er sagte sallallahu alaihi, das Reich meiner Gemeinde wird alles erreichen, was für mich davon zusammengerückt wurde. Mir wurden auch die beiden Schätze gegeben, Gold und Silber. Die beiden Schätze Gold und Silber stehen für die beiden Reiche, einmal das Reich Persiens und das Reich, das Reich Persiens und das Reich Großsyriens. Und sagte, außerdem habe ich, das heißt also, dass der Prophet a.s.w. verkündet frohe Botschaft, dass diese Reiche eingenommen werden. Und das ist geschehen schon seit langer Zeit, sind dieses Länder von Muslimen geworden. Er sagte, außerdem habe ich meinen, und das ist natürlich ein Beweis für das Prophetentum unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn wie hätte er das wissen können, wenn Allah azza wa jal ihm das nicht mitgeteilt hätte? Er sagte, außerdem habe ich meinen Herrn darum gebeten, meine Gemeinde nicht durch eine sie alle treffende Dürre zu vernichten. Das heißt, der Prophet a.s.w. hat die Frohbotschaft dir schon gegeben, dass diese Religion alles erreichen wird auf dieser Erde. Alles erreichen wird. Die Frage ist nur, wird diese Religion überall hingelangen? Das heißt, dass jeder Mensch von dieser edlen Religion erfährt, durch dich oder durch andere Menschen. Die Frage ist, wirst du dazu beitragen oder wirst du dazu nicht beitragen? Aber dass es geschieht, hat der Prophet a.s.w. vorausgesagt. Und deswegen brauchst du dir keine Sorge machen um deine Religion im Sinne von, dass es den Islam gibt und weiterhin geben wird, sondern du sollst dir nur Sorge machen um dich selbst. Denn sogar brauchst du dir keine Sorge darum machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma auf einmal vernichten und ausradieren wird. Denn der Prophet a.s.w. sagte, außerdem habe ich meinen Herrn darum gebeten, meine Gemeinde nicht durch eine sie alle treffende Dürre zu vernichten. Diese Aufgabe hat Allah also für dich schon übernommen. Beziehungsweise der Prophet hat Dua gemacht. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, sagt in der Erläuterung zum Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Tage lang Dua gemacht hat, um dieses Bittgebet zu erlangen. Und am dritten Tag, an einem Mittwoch, hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Bittgebet erhört bekommen. Ich habe meinen Herrn auch darum gebeten, nicht auf sie einen Feind, der nicht von ihnen ist, loszulassen, der ihre Gemeinschaft erbeutet, das heißt, sie plündert und versklavt. Auch das brauchst du dir keine Sorgen machen. Auch wenn es hier und da Kämpfe gibt und Kriege gibt, aber sie werden die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals ausradieren. Mein Herr hat aber gesagt, das heißt, nachdem Allah das Bittgebet erhört hat: O Muhammad, wenn ich etwas bestimmt habe, wird es nicht zurückgewiesen. Ich werde euch nicht durch eine euch alle treffende Dürre vernichten. Ich werde auch keinen Feind, der nicht von ihnen ist, das heißt nicht von den Muslimen ist, auf sie loslassen, die ihre Gemeinschaft erbeutet. Selbst wenn die Feinde aus allen Richtungen sich gegen sie in die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam versammeln würden. Es sei denn, oder man könnte auch übersetzen, damit die einen von ihnen die anderen vernichten und die einen von ihnen die anderen zu Sklaven nehmen. Oder gefangen nehmen, besser gesagt. Das bedeutet, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diese Sorge weggemacht. Allah hat dir diese Sorge weggenommen, dass da irgendjemand etwas anrichtet. Aber die eine Sorge hat er dir nicht weggenommen, dass die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam innere Konflikte bekommt, die sie von innen heraus zerstört. Und das wird natürlich auch nicht geschehen, aber teilweise leider. Und deswegen, liebe Geschwister, liegt es an uns, diese Einheit zu gewähren, und es liegt an uns, dass wir uns nicht gegenseitig verfeinden und uns gegenseitig eben bekämpfen und bekriegen. Und mit der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam meine ich nicht nur diese Leute, die sich perfekt halten an den Koran und an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern jeder, der eben zu dem Islam angerechnet wird. Und deswegen kann es geschehen, dass man hier und da, und dieser Zeit Zeugen in diesen Tagen, wie Kriege stattfinden unter den Muslimen selbst, nicht unbedingt, weil das alles wirklich Muslime sind, aber sie werden dem Islam eben zugerechnet. Ich mache mir wegen meiner Gemeinde nur wegen der Irregeleiteten, der Prophet sagt, ich mache mir wegen meiner Gemeinde nur wegen der irreleitenden Führer Sorgen. Das heißt, das ist ein Beispiel davon, wie die Ummah sich von innen zerstört, dass Leute von ihnen die Menschen zum Irrtum einladen. Ob das Imame sind, die nicht zur Rechtleitung aufrufen oder sondern zur Irreleitung aufrufen, oder andere Menschen sind, die anderen vorsprechen, Gott bewahre. Das ist es, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sorgen bereitet hat. Und wenn einmal das Schwert verwendet wird, wird man davon bis zum Tag der Auferstehung nicht mehr ablassen. Seit der Zeit der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Zeit von Muawiyah radiallahu anhu, Sohn von Abu Sufyan, bis zur heutigen Zeit gibt es immer wieder Konflikte hier und da, wie der Prophet es angekündigt hat sallallahu alaihi wasallam. Der Tag der Auferstehung wird aber nicht stattfinden, bevor sich manche Stämme meiner Gemeinde den Götzendienern anschließen und bevor manche Stämme meiner Gemeinde den Götzen dienen werden. Und das hat sich schon bewahrheitet nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Zeit von Abu Bakr as-Siddiq. All dies, dass wir wissen, dass dieser Prophet die Wahrheit gesprochen hat und dass diese Ankündigungen teilweise schon passiert sind, direkt nach seinem Ableben alaihi salatu wassalam. Und anderes Jahre später, wie die Befreiung des Irak und die Befreiung Persiens. In meiner Gemeinde, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Warnung für den Satz vor, denn manche Leute denken, der Hadith hat einem anderen nichts zu tun. Nein. Diese Hadithe, jeder Teil des Hadithes hängt zusammen mit dem vorigen oder dem nachfolgenden Teil. Der Prophet warnt dich davor, durch zwei Warnungen, wie du davor sicher sein kannst, dass du eben nicht zu den Abgeirrten gehören wirst, die zu den zum Götzendienst zurückkehren werden oder zu irgendeiner anderen Sünde oder irgendeiner anderen Form des Unglaubens. Er sagte, in meiner Gemeinde wird es 30 Lügner geben, von denen jeder behauptet, ein Prophet zu sein. Ich aber bin der Letzte der Propheten. Es wird nach mir keinen Propheten mehr geben. Das ist die erste Warnung, beziehungsweise die erste Möglichkeit zu erkennen, wer die Wahrheit spricht und wer nicht. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein zweiter entscheidender Maßstab, den ich nur anschneiden kann aufgrund der Zeit. Und es wird unter meiner Gemeinde immer eine Gruppe geben, die sich auf der Wahrheit befindet. Wer sich von ihnen unterscheidet, fügt ihnen, bis Allahs Befehl kommt, keinen Schaden zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir durch diesen edlen Hadith klar gemacht, dass die Gruppe, die sich auf der Wahrheit befindet, von der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist nur ein Teil dieser gesamten Einheit, weil nicht alle dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind, aber trotzdem alle in diesem Sinne eine Ummah von Muhammad sind sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er zu ihnen allen entsandt worden ist, in diesem Sinne. Diese Gruppe hat es von Anfang an gegeben. Und der Prophet war der erste von ihnen. Und die gab es auch nach seinem Tod. und die gibt es auch heute noch und die wird es auch noch bis kurz vor dem Tag der Auferstehung geben. Und das ist eine der deutlichsten Erkennungsmerkmale, wie du sie erkennen kannst, denn alle anderen Gruppierungen und Sekten und ihre leitenden und ihre geleiteten Gruppen sind erst später im Laufe der Zeit aufgetaucht und haben sich erst später kristallisiert und sind erst später entstanden worden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch immer die Wahrheit zeigen und uns zur Wahrheit leiten, sodass wir Rechtleitung aussprechen, Rechtleitung in unserem Herzen haben und gemäß der Rechtleitung handeln. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.